Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannung lösen und so wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel deine Familie, zur Verfügung hast. Los geht es mit unserem heutigen Thema. Ja, hallo, Björn hier. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute mit dem Thema, wie du Änderungen in deinem Leben möglichst einfach, schnell und leicht durchsetzt. In der heutigen Folge gebe ich dir einen Überblick über meine 4 besten Tipps, wie du schneller und einfacher Änderungen durchsetzt. In den danach folgenden 4 Folgen werden wir dann zusammen jeweils ganz tief in jedes einzelne Thema einmal eingehen. Doch starten wir einmal mit dem Überblick. Was sind die 4 Tipps? Mein Tipp Nummer 1 für dich: eine Entscheidung treffen. Das mag sehr banal für dich klingen, aber am Anfang von allem steht der feste Entschluss, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, dass ich wirklich etwas ändern möchte. Auf allen Ebenen und nicht nur so, ja, ich habe mir das jetzt überlegt und das ändere ich jetzt schnell mal und wenn ich es nicht ändere, dann ist es auch okay. Sondern wie treffe ich wirklich eine Entscheidung, damit ich eine Änderung langfristig und dauerhaft vor allen Dingen herbeiführe. Punkt Nummer 2, Dringlichkeit definieren. Denn nur wenn dir das Thema bzw. das, was zu ändern ist, wirklich wichtig ist und wenn es wirklich dringlich ist, wirst du eine Aussicht auf Erfolg haben. Wenn du auch hier wieder sagst, ja, ich möchte das ändern, ja wann, irgendwann und wenn es gerade so passt, wirst du auch keinen oder nur wenig Fortschritt erkennen. Oder wenn du den Fortschritt erkennst oder wenn der Fortschritt kommt, wird er nur sehr langsam kommen. Und das wird dich wiederum frustrieren, was zur Folge hat, dass es mehr wieder mit Arbeit verbunden ist. Der Fortschritt ist schwieriger und du hast doch einfach, oder dein Geist, dein Kopf hat weniger Lust dazu, weil er den Fortschritt nicht so sieht. Zu Punkt Nummer 3. Du brauchst eine praxiserprobte Strategie zum Umsetzen. Der Fokus liegt darauf, auf Praxis erprobt. Dies spart dir extrem viel Zeit, im Gegensatz, wenn du ein Ziel hast, etwas ändern möchtest und dann so ein bisschen Freestyle mal versuchst, das irgendwie zu implementieren. Heute mache ich das mal, heute denke ich mal dran, morgen habe ich es dann vielleicht vergessen, aber vielleicht hole ich das dann am nächsten Tag wieder nach und mache es dann doppelt so oft oder doppelt so viel. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Es geht darum, dass du ein System brauchst, eine Strategie und ein System und vor allen Dingen eine Strategie und ein System, das von anderen schon getestet worden ist. Denn wenn du alleine deine neue Freestyle-Praxis immer und immer wieder testest, wirst du ziemlich viel Zeit brauchen, wirst frustriert sein und du wirst nicht so schnell ans Ziel kommen, wenn du überhaupt ans Ziel kommst. Dann kommen wir zum 4. Tipp. Der 4. Tipp: Suche dir einen Coach, suche dir einen Begleiter. Denn selbst wenn du die beste praxiserprobte Strategie hast, bleibt immer noch ein Problem. Du siehst das nie neutral, du siehst das nie aus der Vogelperspektive, weil du emotional so damit verbunden bist, mit dir, mit deinen Änderungen, mit den Zielen, die du hast. Und das kann dazu verfolgen, dass du zwar vielleicht eine praxiserprobte Strategie hast, dass du auch sogar einen Plan hast, wo du einzelne Punkte aufgestellt hast, du aber hin oder wieder einmal ein bisschen vom Weg abkommst und durch deine getönte Brille sozusagen, durch diese getönte Brille siehst du gar nicht, dass du vom Weg abgekommen bist und du läufst mit vollem Schwung, mit vollem Enthusiasmus auch eventuell in die falsche Richtung oder zumindest von der kürzesten, von dem schnellsten Weg ab. Es muss nicht der kürzeste oder schnellste Weg sein, aber von dem schnellsten Weg ab. Und Daher kann ich dir nur empfehlen, suche dir einen Coach, der dich leitet, der dich begleitet und der dich zu deinen Lösungen, zu deinen eigenen Wegen bringt. Das war's auch schon für diese Woche. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wo wir ganz detailliert auf den Tipp Nummer 1 eingehen. Der Tipp Nummer 1, eine Entscheidung zu treffen, dass du eine Änderung in deinem Leben durchführen möchtest, um noch erfolgreicher zu werden. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Dein Stressminimierer, Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann nimm dir bitte 2 Minuten Zeit und bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreieres Leben für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir, dein Stressminimierer Björn Uhrig.